Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Guten Tag, meine Damen und Herren, am Mikrofon Susanne Nielsen, die Sie jetzt ganz herzlich zum Kulturspiegel einlädt. Auf dem Wiesbadener Markt sprach ich im Sommer 2014 mit einem passionierten Imker, der die Tage im Büro mit der Pflege seiner Bienen tauscht und von einem Bienenstock nun zu 100 Bienenstöcken angekommen ist. Günther Kusterer ist der Herr, den ich nicht nur damals, 2014, sondern auch im Mai 2017 allerhand Interessantes Neues zu Bienen entlocken konnte. Und heute bekommen Sie gleich beide Interviews präsentiert. Günther Kusterer ist nicht nur reich gesegnet mit Bienenvölkern, sondern hat auch reichlich Wissen in den letzten 10 Jahren rund um sein Metier erworben. Wer zu ihm an den Stand kommt, der möchte nicht nur Honig kaufen. Die alten Gläser wieder umweltfreundlich zurückbringen, sondern hat auch viele Fachfragen, die Herr Kusterer geduldig und ausführlich beantwortet. Dabei geht es für den Laien oft mal weit über die allgemeinverständlichen Termini in eine Fachsprache und ein Blick ins Netz ist notwendig, um sich über all die gefragten und geantworteten Worte und auch Erklärungen zu weiterhin klar werden zu lassen. Wenn es Ihnen auch so geht, haben wir ein wenig mehr hierzu in unsere Sendung gestellt, in unseren Blog. Zu Bienen gibt es inzwischen viele Dokumentarfilme, besonders da diese Insekten uns mit Honig bereichern und selber ums Überleben kämpfen. Milben, aber auch Kälteeinbrüche und manches Mal fehlende Betreuung mit wetterbedingter Wartung der Stöcke und ihrer Bewohner, die nur 6 Wochen leben bis zur nächsten Generation, dem Bienenvolk zusätzlich das Leben verkürzen. All dies haben wir natürlich erfahren an diesem Stand und ich hoffe, Sie interessieren sich bei den Dokumentarfilmen auch um neueste Informationen. Da war mir nämlich einiges nicht ganz so klar. Diese Fragen hat natürlich Herr Kusterer auch wunderbar beantwortet. Wie man also die Sorge ums Überleben der Tiere bei der Erhaltung, manchmal leider auch bei deren Verlust, mit Wissen und guter Behandlung bewerkstelligt, wird von Experten wie Kusterer und auch in den Dokumentarfilmen festgehalten und in weltweiten Versuchen gezeigt. Da gibt es in China beispielsweise in einigen Regionen keine Bienen und das wird natürlich auf Pestizide zurückgeführt und manchmal müssen dann Menschen das Bestäuben der Apfelblüten mit Wattestäbchen übernehmen, aber nach und nach kehren die Bienen und die Imker auch in diese Gegenden wieder zurück, wenn der Umgang mit Pestiziden zurückgeht. Hatte doch unter Mao zum Beispiel den Menschen ein Spatzenausrotten befohlen. Das hat natürlich dann auch zu den Problemen mit den Bienen geführt. Es, wie gesagt, ist nicht der neueste Stand, sondern es wird jetzt auch für Bienen in China wieder etwas angenehmer. So, und jetzt möchte ich Ihnen natürlich ein Interview bringen, das wir 2014 mit Herrn Kusterer geführt haben. Und dann sehen wir, dass es im Jahr 2017 wieder allerhand Neues gibt. Zunächst mal unser Interview von 2014. Und sagen Sie mir mal, mit wem ich hier rede. Stellen Sie sich mal kurz vor. Genau, also mein Name ist Günther Kusterer. Ich bin Bioimker aus Wiesbaden. Wir haben hier eine kleine Bioimkerei, eine kleine Landwirtschaft und betreuen so 100 Bienenvölker im Umfeld von. Genau, also Bienenkisten. Genau, an zwei. Sie dann zu anderen Bauern? Oder nein, also die stehen fest eigentlich. Aha. Also an 20 verschiedene Bienenplätze. Ne? So, wir stehen jetzt gerade auf dem Markt, muss ich dazu sagen, weil wir jetzt sehr viel Geräusche machen. Genau. Und weil wir vor ihren wunderschönen verschiedenen Gläsern stehen, alle schöne Farben von hellgrün-gelb bis zu dunkel, so ein fast wie ein Bernstein, so ein schönes, dunkles, goldenes, goldene Farbe. Und diese ganzen Honige und wir stehen vor Met. Genau, Honigwein. Honigwein? Genau, das hat man ja im Mittelalter sozusagen getrunken und hat Honigwein auch genommen, für Dinge haltbar zu machen. Er hat eingelegt. Aha, im Met. Genau, im Met, genau. Und der hat jetzt 12%. Früher hatte man auch Met mit 14% Alkohol. Also Alkohol hat man dazugesetzt oder der? Nein, der hat sich selbst, der hat sich gebildet durch Gärung. Und ab 14% wirkt auch wie medizinisch, also wirkt Viren töten und so weiter. Und das hat auch die Hildegard von Bingen eingesetzt in ihre medizinische Anwendungen. Ne? Deswegen war halt auch Met, sagen wir, früher so populär. Es war jetzt nicht nur ein Getränk, wo man, sagen wir, hat sich berauschen können, sondern halt auch mit heilen können. Ne? Schön. Und Sie sind wie zu den Bienen gekommen, das haben Sie mir erzählt. Das war okay, so das war ein Zufall. Schwager hat einen Schwarm, der hat ein paar Völker gehabt. Und auch da, zum Spaß? Ja, zum Spaß und Freizeit. Ne? Genau, und dann hat er einen Schwarm sozusagen, einen Bienenschwarm im Baum hängen gehabt und hat uns gefragt, ob wir den nicht wollen und zum Betreuen. Ne? Und das konnte man dann ganz gut einrichten, weil wir damals am Waldrand gewohnt hatten und so. Und da kommt man dann auch die Biene betreuen. Heutzutage werden die mit in der Stadt auch betreut. Auf dem Balkon hält man sich Bienen, also überall. Ich glaube, so ein bisschen Urban Beekeeping und so. Also New York zum Beispiel. Auf den Dächern. Hochhäuser. Also, genau. So am Fenster haben sie noch nicht weggesehen. Genau, ne, aber ja. Die werden schon, also überall, also hier in Wiesbaden, Berlin auch viel, in Hamburg und so. Also wenn Sie ein Bienenvolk die Wohnung raussuchen könnte, wird es auf 6,50 Meter Höhe, wird sie sich eine Höhle suchen, die ungefähr so groß ist wie eine Bierkiste. Ne? Also 40 Liter, das ist, sagen wir, ihre Präferenz. Und deswegen wohnen die auch gern, sagen wir, hier im Hochhaus. Auch im Städtischen? Genau, im Städtischen. Kommen also die denn schon dahin oder die muss man sich holen? Nein, ja, okay. Nee, die werden hier verbracht. Also natürlicherweise leben die eigentlich im Wald. Also Biene ist ein Waldtier. Die lebt eigentlich im Wald. Und in bestimmten Ländern lebt sie halt auch im Felsen, Felsspalte, Höhle und so weiter, wo es keine Bäume gibt. Aber hier in Deutschland, also im europäischen Raum, lebt die immer in Baumhöhlen. Ne? Und das sagen wir zu Tausende. Also nicht so wie wir heute es vielleicht kennen, sagen wir vielleicht zwei Bienenvölker pro Quadratkilometer. Also in dem anderen waren früher vielleicht 100. Ne? Aber also, die Leute haben es auch nicht verkauft, sondern sie haben es selber benutzt, genau, nehme ich mal an. Genau, ja. Wir waren Zeidler. Ne? Also Zeidler ist ein ganz altes Gewerbe. Zeidlerwiese. Die sind, die das haben, waren Imker, Zeidler? Das war, Imker, genau. Das nannte sich Zeidler. Genau, das waren Zeidler. Ne? Die hatten einen Rest der Armbrust zu verwenden. Ne? Genau, und nach vielen Gesetzen haben sich darum gekümmert, um die Biene. Regelrechte Gilde. Genau, also nach dem Bienenklau war halt auch mit der Todesstrafe bewährt und so weiter. Also es war eigentlich im Mittelalter, war es einmal eine sehr hohe Kultur, ich muss sagen. Aber das hat sich zerschlagen. Also das ist im, genau, im 19. Jahrhundert oder so. Ist also mit dem Zucker, will ich mal sagen, also 1900, also 1900 haben die Milbe gehabt, also Trachea-Milbe. Also 1900 haben wir fast alle Bienen verloren, in England überall. Ja. Ne? Die hatten so Lungenkrankheit, Trachea-Milbe. Oh, ja. Und da sind halt viele wahrscheinlich ausgestiegen und dann hat Staat hat früher Zucker subventioniert, hat dem Imker Zucker gegeben. Und das hat er dann nicht mehr gemacht, wie er Zucker eingeführt hat. Er hat gesagt, dann brauche ich keinen Honig mehr. Also Honig war früher. War ja auch ein Gut, also ein Steuergut, nehme ich mal an, oder nicht? Wurde das nicht auch vom Staat dann. Genau, also der Imker musste einen Teil vom abgeben, ja, genau. Honig selbst oder auch. Honig selbst, 4 Kilo, glaube ich, pro. Ja. Und dem Volk hat nur 10 Kilo gegeben, 10, 15. Also er muss dann schon sein 10 sozusagen schon immer abgeben. Ne? Jetzt erzählen Sie mir mal von dem, was Sie nun jetzt haben an Honig. Ist das von Ihren Stöcken jetzt? Genau, ist alles Wiesbadener Honig, also verschiedene Sorte. Wir Manuel Standimkerei, bei uns geht es gar nicht so sehr um Honig, sondern um vitale Bienenvölker. Ne? Also die sterben ja nach wie vor an Varroa. Kommen dann auch Leute zu Ihnen und sagen, ich möchte selber einer werden? Und, ja, kommen viele. Ja. Also vermitteln Sie auch? Oder ja, aber welche übrig, ja, wenn die Schwärmzeit ist? Okay, also unsere Bienenvölker verkaufen wir schon auch so privat, aber nur an Leute, die halt schon keine ein bisschen imkern können. Keine Hobbyisten, keine Erstneulinge, nein. Ja, oder halt mit Anleitung dann. Ja, und da gehen Sie auch hin und gucken mal nach, wie der läuft. Also mehr haben wir so gemacht, dass die Leute uns helfen. Aha, ja. Wieso? Ja, dann lernt man am besten. Also wenn jemand, also wir machen ja täglich, betreuen wir 20, 30 Völker oder sowas. Und das ist einfach, wenn man es halt 30 Mal dasselbe macht, dann hat man es gelernt. Und wenn man es nur einmal zu Hause mal macht, ja, aber so gibt es so eine. Genau. Genau. Ja, vielleicht haben Sie ja gerade eine neue. Ich habe schon seit 3 Jahren Bienen. Ach so, Sie haben es. Schön. Ja, wie sind Sie dazu gekommen? Ja. Durch meinen Vater. Ah ja. Aber man lernt. Deswegen muss ich immer zuhören, wenn er beschreibt, mein Auge. Da lernt man sehr viel. Ja. Also, wir sehen halt mal an. Sie noch mal ein bisschen was dazwischen. Genau. Und was haben Sie jetzt für verschiedene Honig? Können also wir haben Obstblüterhonig, das kommt aus Kloppenheim, da gibt es ein altes Kirschanbaugebiet. So, also das wird aber nichts mehr so genutzt wie früher. Also hier gab es ja im Rhein-Main, also Mainzer Gegend hier, das größte Kirschanbaugebiet in Europa. Die Absatz ist ja dann irgendwie Schwartau und so weiter, ist alles ab. Weggefallen. Die haben ihren Absatzmarkt, weil, sagen wir, die Kirche kam dann irgendwann aus Jugoslawien, ehemalige und so. Und dann ging halt der Anbau zurück. Ne? Ja. Also die Leute die konnten ihre Kirche nichts mehr abgeben, ne? So zu einer Annahmestelle, die hat hier zugemacht und so weiter. Aber die Kirschbäume sind nach wie vor da, sind als 80 Jahre, genau, blühen als, die Biene freut also, sich. Lassen Sie stehen, es ist noch kein Baugebiet. Genau, nee, das ist ja schon Naturschutz, das ist schon, also wir dürfen dann nur in so Streuobstgebiete, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete unsere Bienenvölker aufstellen. Wir haben ja Bio-Imkerei, das ist dann das reguliert. Also, Ihnen wird also auch recycelt, das heißt, Sie bringen Ihnen das Glas zurück. Ja, das ist sehr schön, okay, ja. Das ist ja Standard. Ne? Ja, in Deutschland vielleicht. Ja, okay. Aber okay, ja, ich meine, die Arbeit, die ich habe, das zu spülen, das kostet 30 Cent oder sowas. Also, wenn man es jetzt spitz rechnet, ist wahrscheinlich teurer, wie wenn ich das wegschmeiße und neu kaufe. Ja, das ist klar. Mit Glas ist das immer so. Das ist mit den Joghurtgläschen auch so gewesen, dass man da nicht spart, aber an Ressourcen wieder zurück. 100 Honigvölker oder 105 und nochmal so viel Ableger. Also wir machen pro Bienenvolk, also in Kloppenheim, Nauroth, Medenbach, Breckenheim, also überall eigentlich. Also ich habe jetzt nichts da. Also, im Internet müssen Sie mal gucken, Bio-Imkerei Honigsüß. Ne? Also wir versuchen halt, also okay, die stehen jetzt halt eher außerhalb. Ich habe auch mal ein Volk zum Kaufen, weil ich habe jetzt 5 Völker. Okay. Ich habe letztes Mal gesehen, es gibt, das eine hat halt verdünnt, da war keine Königin mehr. Okay. Und ich würde gerne noch 1, 2 nächstes Jahr dazu holen, um einfach ein bisschen, also ich bin... Wenn man keine Königin hat, stirbt das Volk? Ja. Und es kann man als dazu... Ja, wenn sie nicht die Möglichkeit haben, es war schon das Welt die ganze Zeit. Aber sie können ja Eier, das ist fertig, sie müssen sie abkehren, ne? Müssen sie abkehren und dann... Genau, einschmelzen. Ja. Genau. Weil normalerweise, wenn man das frühe Stadium noch erkennt, kann man versuchen noch Zelle rein. Genau. Also eine neue, das geht genau. Ja. Sie haben schlechtes Wetter in den 2 Wochen. Und die stirbt dann irgendwie zwischendurch? Oder? Ich habe erst gedacht, es ist noch eine Königin da. Ja, es war dann. Und dann waren es lauter Buckel. Genau. Und was heißt Buckel? Das sind also tote Haufen? Nein, Drohne. Das sind Drohne. Ja, ja. Das sind Drohne. Und die sind nur geworden. Also das ist dann, das reicht nicht. Sie brauchen Weibchen. Genau, sie brauchen befruchtete Eier und im Grunde eine Königin ist halt die einzige, die dann befruchtete Eier legen kann. Aha, ne? Und die gab es dann nicht mehr. Genau, und wenn ja keine Königin ist, dann wäre es nur Männchen. Dann übernimmt die Arbeiterin die Eiablage, aber die sind halt nur unbefruchtet. Und dann gibt es die so Männchen. Naja, fangen Sie an mit der Varroa-Milben? Also wir haben jetzt hier eine Schublade drin und ziehen die regelmäßig. Und also wenn mehr wie 3 Milben fallen am Tag, dann fangen wir langsam an. Also bei, dann müssen Sie was machen. Was, also wir, also ist Varroa-Behandlung, viele Völker sterben an Varroa, das ist eine Milbe, ja, auch in Amerika und so weiter. Ja, ja, ja. Und die verdoppelt sich von Monat zu Monat. Ja, ne? Und dann gibt es so eine kritische Schwelle. Und die kann man erkennen, wenn man eine Schublade hat, wo die, die fällt runter, wenn die tot ist, fällt die runter auf so eine Einlage, genau. Und dann kann man die zählen und dann weiß man, wie viel Milbe es hat, und dann kann man eine Maßnahme machen dagegen. Ne? Und was muss man dann tun? Dann gibt es also doch irgendwelche Chemie, die man dann... Ja, also es gibt dann weiche Methode, also es gibt erstmal so vorbeugende Sachen, also wir machen halt viel, also Ableger zum Beispiel, wir machen viel Jungvolkbildung, also das heißt, wir holen die, also die Varroa schon im Vorfeld raus, also schon im April, Mai. So, da fängt man an, dann machen wir Drohnenbrut, also das sind spezielle Rähmchen, wo die zu männlichen Bienen ausbauen. Und die Varroa geht halt bevorzugt hier rein, aha, in die männliche Brut. So. Und dann, ne, holen sich die Männchen raus. Genau, dann holen sie raus. Die genau. Aus. Und unsere Kiste, wir halten viele Bienen auf einem engen Raum. Mhm. Das heißt, die ist sehr, sehr heiß da drin. Die Varroa mag es eher kühl. Aha, ne? Also das ist quasi so, genau, wirklich Abwehrmaßnahmen. Genau, ja, ja. Und die hohe Bienendichte, die reiben sich dann auch die Varroa dann vom Pelz. Aha, ne? Und die dann sitzen, genau. Und so über die Geschichte reduzieren wir eigentlich unser. Der Varroa-Last eigentlich um 3/4. Ne? Also 75% hat man aber schon mal weg. Es geht doch schon immer mal ein Stock ein von so etwas, kann das sein? Oder? Ja, nee, eigentlich dann bei, auf so einem Niveau hat man dann eigentlich auch Zeit zu reagieren. Also bei uns wird es dann relevant im September vielleicht mit der Varroa. Unsere konventionelle Haltung, die Dinge nicht machen, gibt es jetzt schon viele Zusammenbrüche. Ne? Also gibt es Varroa-Warnungen in Süddeutschland, Bayern, die da sagen, man soll jetzt eigentlich die Honigräume wegnehmen und die Völker behandeln, weil es dann in 6 Wochen sind die dann vielleicht schon kaputt. Also ja, mit Milchsäure kann man erst behandeln, auch wenn man Brutfrei. Die Honigräume auch hat, gell? Ja, wenn die brutfrei sind, also ja, mit Milchsäure. Also, an die neuen Völker holen Sie auch nicht damit schon mal mit Milchsäure? Nee, also das ist so, Milchsäure wirkt nur, wenn keine Brut da ist. Ne? Und die Königin geht bei uns sofort in den Ablager. Also wir machen so, ja, also sie brütet gleich. Gleich, genau. Ja, also wir das haben ist jetzt die, Fachsprache und das genau. Verstehen meine Hörer bestimmt nicht alle. Nee, also es gibt keine Zeit. Geworden. Also bei uns gibt es halt keine brutfreie Zeit. Also ja. wir also ist das keine gute Methode, sagen Sie. Ja, doch. Also wir müssen halt dann im Frühherbst dann auch die Ableger behandeln. Also es ist dann später machen. Ja. Und was ist jetzt mit dem Honig? Was bringt das für Vorteile, Honig zu haben? Was für verschiedene Honigsorten haben Sie und wie reagieren die? Wie verkaufen die sich? Klar, 2,70. Ja, aber sicher. Das ist ja Verkauf hier. Wir stehen ja an dem Stand. Also wie gesagt, es gibt ein paar Sorte. Obstblüte, Honig, Kirsch, Pflaume. Das ist unser erster, der früheste Honig. Und dann haben wir auch die Gläser. Ja, genau. Und dann haben wir Frühlingshonig. Einfach wir ernten praktisch alle. Was sind Frühlingsblüten? Dann das sind Raps, Apfel. Auch Kirsche schon oder nicht? Kirsche ist im Obstblüte drin. Ja, ne. Ja. Aber Ahorn meistens noch dabei. Wie ist das mit Linde? Gibt's da Linde auch ist ein Sommerhonig. Das ist jetzt genau, was das ist, wir genau, quasi jetzt. Genau. Jetzt sind wir im Juni. Genau. Und was? Sie haben auch Kastanie. Das ist also sehr intensiv, dieser Geschmack, habe ich festgestellt eben. Das war also ziemlich das Stärkste. Also die anderen waren relativ mild. Genau. Akazie und es kommt halt von der Kastanie selbst. Also die Kastanie gibt es halt hier ein paar Flecken sozusagen in Wiesbaden im Wald. Und da kriegen wir den her. Ach, also normale Kastanie, also flächig, wächst dann in Tessin, ne? Oder in der Pfalz. Aber das sind jetzt örtlichere Kastanien. Das sind alles örtlich produzierte. Und es sind zweierlei Kastanien? Nee, oder eins. Ist eine bestimmte. Genau. Also das wirklich hat diesen ganz dunklen Goldton. Genau. Ja. Und wie ist das mit Allergien und so etwas? Sie haben mir was erzählt von Pollen. Ja, genau. In Amerika wird das weggefiltert und hier nicht. Genau, also praktisch, also durch, also viele empfehlen jetzt auch Honig zu essen, um sich so ein bisschen zu desensibilisieren, damit halt der Körper das ganze Jahr im Grunde ein bisschen auf Pollen eingestellt ist. Und genau. Der ist also bei Ihnen dabei? Der ist dabei, weil wir nichts filtern oder sowas. Ja. Ja. Und USA ist die Sorge, dass man verklagt wird, weil man... Also in den USA gibt es jetzt in neuester Zeit Raw Honey. Ja, das ist genauso. Ne? Ne? Und konventioneller Honig wird oft gefiltert, auch in Deutschland. Und da wird der Pollen weggefiltert. Also ne? Ist bei Ihnen Rohhonig. Genau. Ja. Ja. Und dann haben Sie auch welchen, ja, ist noch Waben, oder sieht so nach... Das sind Waben, ja, ja, genau. Das ist, also ist mit quasi mit Wachs dabei? Ist doch, mit Wachs dabei, ja. Und was machen die Leute damit? Man isst es, man kaut es aus wie ein Kaugummi. Wie Kaugummi, genau. Aha, aha. Ja. Also wird es quasi als Bonbon so, als, wie soll ich sagen, wenn Sie es kauen, genau, dann dauert es ein bisschen länger, bis genau, er runtergeht. Genau. Aber essen kann man ihn. Ja, ja, klar. Das ist so der Witz, dass man es lang im Mund hält. Ja. Ne, damit man auch die Dinge, die im Wachs sind, dass die sich dann langsam rauslösen. Ne, ist Propolis. Ist nochmal besser, oder? Genau. Ist es, genau. Gesundheitlich, oder? Genau, weil im Wachs sind halt 1000 Stoffe drin, sowas, die man verstoffwechseln kann. Die kriegt man anders an. Das Wachs wird von der Biene auch generiert? Genau, das produziert die. Die produziert das Wachs. Ja, jetzt haben wir wieder neue Kunden, so. Dann machen wir mal weiter. Hallo. Nur so gegessen, ne? Also früher hat man keine Schleuder gehabt. Früher hat man nicht destilliert oder Und das Met, hatten Sie gesagt, das ist halb Wasser und halb Honig? Zwei Teile Wasser und ein Teil Honig. Und dann noch eine Hefe, ne? Eine Hefe, die Sie aber selber, Sie sagten, die braucht nicht rausgenommen zu werden, sondern die wird genau quasi, sie zerstört sich selbst. Genau. Ja? Ja. Auf der Hefe liegt der Wein. Wenn der Wein auf der Hefe liegt, Entschuldigung. Die Hefe zerstört sich, liegt irgendwann unter. Ja. Ne? Und dann löst sich die Geschmacksstoffe der Hefe wieder zurück. Ah. Also das heißt, lang lagern, also lang liegen lang lassen. Wie lang ist der lang? Lang ist zwei Jahre. Zwei Jahre, also das ist zwei Jahre alter Met. Ja, oder? Der nicht, der wird... Der wird gefiltert. Genau, ne? Also ja. Nee, den lassen wir ja produzieren sozusagen, aber unseren eigenen Met. Also Sie bringen Ihren Honig dahin und lassen den... Aber Sie sagten, das ist aus der Pfalz, gell? Oder wo haben Sie gesagt, wo das gemacht? Sauerland. Das heißt in der Eifel. Krischer, Firma Krischer arbeitet. Und die machen, also das genau, den Mana weltweit. Ja, und dann hatten wir uns noch über die Kosten unterhalten, dass natürlich auch so etwas recht kostspielig sein könnte, nicht? Ja. Ist er aber nicht. Freut sich der Kunde. Der Honig, nee. Ja, weil also, Sie sagten, die Arbeitskosten sind sehr viel gestiegen, aber der Honig bleibt genau ähnlich. Also im Jahr 1950 hat so ein Glas hier 2 Euro gekostet. Ja, also das war wahrscheinlich dann sauteuer, möchte ich mal sagen, wenn Sie damals also... Na, wenn ich jetzt... Ja, okay, ja, war schon sehr teuer, aber die haben ja auch den Nutzen gehabt vom Imker. Die haben ja auch Obstwiesen und so Zeug gehabt. Ne? Ja. Also die waren auch bereit, das zu bezahlen, weil die auf der anderen Seite auch eher Äpfel draußen, der Kirsche draußen. Ach so, sie kriegten dann mehr Äpfel, weil die genau ja befruchtet wurden. Genau. Ja klar, ja, das macht Sinn. Aha, und deswegen haben die auch eine höhere Zahlungsbereitschaft gehabt. Ne? Also jetzt die Bauern, die oder die, jetzt die Leute, die auch die Käufer. Leute, genau, war Landbevölkerung und so. Und, ja, da konnte halt auch ein Imker im Grunde so lebe, wie ein Landwirt abgelebt hat. Ne? Und Sie sagten aber, dass sich heutzutage doch, also das als Hauptberuf nicht lohnt. Also Sie müssen dann, Sie arbeiten mit dem Ministerium. Genau. Und, also es gibt nur noch 2% Berufsimker, 2%. Und die machen dann auch keine Standimkerei, die haben LKWs, ähnlich wie in Amerika. Und haben dann für ein paar hundert Völker, waren dann praktisch da, wo es halt blüht mit ihren Völkern. Ja, also und genau, also und ich sagte Ihnen ja auch, bei uns ist das auch lebensnotwendig, wenn Sie mal ihn loswerden wollen. Wie ist das denn in Deutschland? Ruft dann manchmal jemand an und sagt, die sind bei mir im Dachstuhl? Ja, genau. Ja. Also entweder der Bürger oder auch der Feuerwehr manchmal. Ja. Die Feuerwehr ruft Sie an und sagt, ja, dann, aber okay, die Bienen fliegen danach wieder weiter. Ja, ja, also sie bleiben auch nicht unbedingt, genau, wenn sie keine guten Bedingungen genau finden. Wenn aber sie einnisten, dann... Ja, okay. Bei dir ist mal in der Wand. Ja, aber ein Bienenvolk ist nicht betreut, jetzt ist in zwei Jahren, es geht es ein. Ach so. Naja, dann kann man sie auf zwei Jahre Honig in der Wand. müssen wir halt das organisieren, ne? Das hört sich nicht gut an. Wie man den rauskriegt, ne? Ja, naja, und jetzt ist der Tag zu Ende und jetzt wird wieder eingepackt. Genau. Und Sie gehen aber jetzt noch auf ein deutsch-amerikanisches Fest, habe ich gehört. Ja, also, ja, vielleicht. Also wir gehen jetzt auch erstmal wieder an die Biene, weil wir noch ein bisschen Königinnenzucht machen müssen. Aha. Und danach gucken wir mal vielleicht vorbei. Noch und Königinnenzucht heißt, es kommt eine zweite Biene. Was machen Sie, bevor die schwärmt? Bleibt sich die Königin und tut so anders hin? Oder? Genau, also wir haben jetzt, also die Königin schlüpft im Volk. Ja? Und die verteilen wir jetzt, auf, also machen aus einem Volk, sagen wir fünf oder sechs Völker. Dann müssen Sie aber neue Stöcke zurecht. Genau, genau. Also dann vermehrt sich das. Genau. Wie viel vermehrt sich das denn pro Jahr? Ja, je nachdem. Also wir verdoppeln unseren Bestand eigentlich. Jedes Jahr? Ja. Also genau. Haben Sie angefangen mit wie vielen paar Stöcken? Mit einem. Mit einem. Und jetzt haben Sie über 100. Ja. Ist ja Wahnsinn. Ja. Und wie lange machen Sie das jetzt? Ja, seit 97. Ja, das ist doch fantastisch. Ja. Ja. Also das ist ja doch eine Hauptaufgabe geworden. Ja, ja, also okay, aber wir verkaufen auch viele von den 100. Also ja, denen, aber ja. Ich meine, die sind ja nun unterwegs, sind alles ihre Kinder. Okay. Ja, ja, klar. Ja, genau. Na, dann darf ich mich recht herzlich bedanken und allen wünschen, dass Sie bei Ihnen mal vorbeischauen. Okay, alles klar. Vielen Dank. Das war unser Interview von 2014 und nun ein paar interessante Hinweise. Wer zum Beispiel Allergien hat, sollte immer den Honig der Gegend, in der er wohnt, essen, denn damit gewöhnt sich der Körper an die Blüten vor Ort und natürlich sollten damit auch die Allergien abnehmen. Honig ist ein nicht nur wohlschmeckendes, sondern auch ein heilendes natürliches Produkt, benutzt und kultiviert bereits vor Tausenden von Jahren. Umso mehr ein Grund, ihm einmal wieder aufs Brot, in den heißen Tee oder vielleicht auch in den Joghurt zu geben. Schmecken tut er sehr, sehr gut. Und die unterschiedlichen Orte, an denen die Bienen sammeln, geben natürlich diesen Geschmack vor. Im Jahr 2017, im Mai, machte ich erneut bei Günter Kusterer Besuch. Und unser Interview in diesem Jahr, 2017, beleuchtet die aktuelle Bienensituation und auch Neuigkeiten aus der Bienenwirtschaft und so einiges an Fachsimpelei zwischen Kusterer und einem in Nürnberg lebenden Imker, der mal vorbeischaute. Diesmal kamen auch sehr viele neue Amerikaner, die inzwischen in die Rheingegend gezogen sind und die Kusterer genauso ruhig auf Englisch über allerhand Gefragtes aufklärte. Als ein Besucher nach der großen gebotenen Vielfalt nach Normal Honey, ob er dies auch hätte, gefragt wurde, also gewöhnlichen Honig, sagte der Imker, dass es natürlich viele, viele verschiedene Geschmäcker gibt, je nachdem, wo dieser Honig geerntet wurde, beziehungsweise wo die Bienen leben. Von Chestnut bis Lime Trees, alle Geschmäcker stehen auf dem Tisch, sagte er nett. Und je nachdem, wie gesagt, die Kunden, die dann sich ein bisschen schlauer machen müssen, kommen sicherlich auch wieder. Je nachdem, wo der Honig gesammelt wird, schmeckt er ganz besonders interessant. Ich hatte mich für einen Wald- bzw. einen Kastanienhonig entschieden und der war besonders lecker. Wenn Sie jetzt unser Interview hören, dann können Sie also auch in die neuesten Informationen, die auch ein wetterbedingtes Neues der Bienen im Jahre 2017 klar machte, hören. Herr Kusterer, wir stehen mal wieder am Wiesbadener Markt. Genau, alle Jahre wieder. Ne? Ja, mal wieder. Und an Ihrem schönen Honigstand. Und Akazie wird dauernd verlangt, das finde ich ja toll. Ja. Genau, aber dieses Jahr haben wir ein Problem, weil die Blüte abfroren. Ne? Also hier in der Stadt, da blüht sie herrlich, aber im Ried und in der tieferen Lage hier hat es der Frost am Ende April hat die ganze Bäume und auch vieles Obst kaputt gemacht, viel Erdbeeren. Aber was gibt es Gutes dieses Jahr, was Besonderes? 2017 sind wir jetzt wie gehabt, also Obstblütehonig, haben wir einen schönen Honig. Aha. Und wir hoffen jetzt auf Waldhonig. Und Sie haben gesagt, dass sehr viele Amerikaner jetzt auch Bienenhalter sind, die jetzt. Ja, sie waren schon immer Bienenhalter. Also, ne? Also manch eins Bundesland hat ja auch von den Amerikanern hat Bienenkörbe drin. Also da gibt es schon eine gewisse Tradition, ne? Also von der Auswanderer seiner Zeit. Und gibt es da denn auch Fachgespräche, die Sie ja, jetzt dann, genau. Was wird gefragt? Ja, was die unsere Hauptprobleme sind. Ja. Ne? Bei uns sind es meistens die Milben. Ja. Und bei denen auch? Ja, auch, aber Beutenkäfer und dann gibt es wohl auch noch ein anderes Insekt, was, aber ich habe das noch nie gehört, aber sagen wir. Ja. Anderer Staat, andere Kulturen, also andere Tiere. Und wie ist es mit dem Met? Sie sagten mir vorhin, Sie haben Met, also Honig gemachter Wein. Ist genau. Das? Und die Amerikaner machen den auch? Ja, die trinken den gern und machen den auch. Also, ist der dann weniger alkoholisiert? Nee, also weil der Honig wird ja zu Alkohol vergoren, der hat meistens auch genauso 12%. Ja, schön. Alles Gute, man kann es halt mit wenig Material, Werkzeug kann man, oder schon Wein machen. Kann man Wein machen. Ja. Also man braucht eigentlich nur Honig, Wasser und eine Hefe. Und dann halt noch bestimmte Zutaten. Also das, dann kann man halt experimentieren, man Gewürze reinmachen oder noch Säfte reinmachen und so. Und wie ich zu Ihnen kam, habe ich gesagt, ich habe eine Doku gesehen im Fernsehen in Deutschland über Bienen in China. Genau. Und da haben Sie gesagt, also das ist nur regional, stimmt das? Nein, das war More Than Honey, der Film. Ah, More Than Honey. Und was die gezeigt haben, das war, ja klar, es war eine regionale Sequenz vom bestimmten Bereich in China, wo die, sagen wir mal, über einen Spritzmitteleinsatz keine Bienen mehr haben. Sprich, die Imker sind gegangen, weil die keine Bienenverluste wollten und andere wollen nicht ran. Deswegen mussten die von Hand bestäuben. Ne? Genau. So Wattestäbchen. Genau. Und wenn sie es dann praktisch, wenn sie dann ihre Spritzerei einstellen, sozusagen, was sie derzeit wohl versuchen oder so, teilweise, ich bin noch nicht drin, dann kommen auch wieder die Imker. Also im Einzelfall sind auch wieder Imker zurückgekommen. Ja. Weil es sollte easier ist, sagen wir mal, die Birne. Das sind spezielle Birne, über Bienen zu bestäuben, wie mit Hand zu bestäuben. Ja, also am Ende der Doku hieß es dann, wer sind die besseren Bestäuber und dann haben die Bienen gewonnen. Ja, genau. Ja, klar, aber sagen wir, man muss halt sozusagen halt auf die Bieneninteresse halt die berücksichtigen. Man kann jetzt nicht da, die Bestäubung wollen und dann die Biene totspritzen. Ne? Ja, klar. Und wie ist es jetzt für Sie? Haben Sie jetzt was gelernt von diesem Fachsimpelei über die Kontinente, das ist das was Neues? Jeder, in ganze Welt gibt es halt immer spezifische Probleme, also die halt allgemein, also sagen wir, das Krankheiten übergreifend sind, vielleicht die Milbe oder so, und dann speziell halt, jedes Land hat vielleicht spezielle Probleme, spezielle klimatische Bedingungen, auch spezielle Ausbildungsstandards oder so, also nicht jeder weiß Bescheid und das eigentlich interessant, weil manchmal kann man auch einen Tipp geben, wie man jetzt in der Wüste Biene halten sollte oder so. Also Texas vielleicht oder Texas, Mexiko, also dann ist es, ne, manche haben halt, sind halt aus kalten Regionen und so, da muss man halt Biene anders da halten, wie jetzt vielleicht bei uns. Da stehen Kunden und man lernt immer was dabei. Und das ist immer schön. Was haben Sie jetzt mit Bienen? Sind Sie ein Honiggenießer? Nein, ich habe selber Bienen. Sie haben selber Bienen? Ja. Aber ich wollte Herr Hirsch fragen, ob er geschleudert hat dieses Jahr oder nur nicht. Wir fangen jetzt an. Wir haben noch nicht. Bei uns ist noch nichts. Wo? In Nürnberg. Es war kalt. Seit 12 Tage Fliegenbruch. Sie müssen hoch auf die Alp. Ja, also wir haben unsere Bienen hier alle in der Taunus hoch. Ja. Habe ich gestern in die Zeitung hingelesen, da sind über 250 Bienenstöcke hier in der Innenstadt. In der Innenstadt, also in den Stadtteilen. Ja, so aufgeteilt. Ja, genau. Also jetzt im städtischen Bereich haben wir vielleicht jetzt einmal 40. Im engen Stadtbereich 50. Auf Häuser oder wie? Ja, hier Staatskanzlei, Landesmuseum. Ja, aber nicht zu hoch. Also die wollen nicht zu hoch fliegen. Naja, müssen Sie in Nürnberg mal auf den Dächern. Ja, gut, okay, aber sagen wir mal, generell haben sie Raps. Also, vorher war ein Kollege da, der wollte in Nürnberg. Entschuldigung, Ende März war es sehr warm. 26 Grad. Genau, genau. Danach ist die Natur explodiert. Genau. Und dann haben wir das Problem gehabt, dass die groß waren, die Bienen. Und dann wurde es kalt, dann konnten die nicht raus und mussten werben. Ne? Und da war 3 Wochen kalt. Ja, und dann mussten sie eigentlich Futter haben. Haben sie Futter gehabt? Die haben gefressen, was sie gehabt haben im Bienenstock. Ja, aber sie muss... zugefüttert haben. Man muss mal zu... Ne? Nein, genau. Ich habe nicht zugefüttert. Manche ja. Kollegen haben zugefüttert. Ja, genau. Da muss man füttern. Aber ich nicht. Ja, okay, entweder sie haben viel Futter. Also wenn sie leicht sind, dann muss man füttern. Ja, genau. Wenn sie Futter haben, dann ist alles okay vom Winter, wenn sie Reste haben. Aber ansonsten muss man füttern oder manchmal schmeißen die dann die Brut auch raus. Aber es ist, also, und manche Königinnen, die haben wahrscheinlich auch so Eier, also das hat niemand untersucht. Ich meine, manche sind nicht mehr in Ablage gegangen, die haben ihre Eierstockentzündung gehabt. Ja, aber nee, die Königin, die ging nichts mehr neu in, also wie es warm wurde, dann haben die umgeweißelt. Ja, ja. Ne? Und ich und wir haben bestimmt, also Varroa-Ausfall haben wir vielleicht 3%, aber 12% Königinnen, die dann umgeweißelt haben. Die noch voll da waren, aber die Königin dann im März sozusagen noch da war und gelegt hat, im April, Ende April nichts mehr. Ja, genau. Dann haben die umgeweißelt. Und das war das Phänomen, das ist zum ersten Mal, das gab es noch nie. Seit 20 Jahren gibt es ja, wo man das macht, gab es das noch nie. Und was heißt umweißeln? Darf also, wir machen eine neue Königin. Ja, no. Ja. Noch richtiger. Ja, aber dann geht es dann fehlen wieder die Drohne teilweise. Ja, genau. Ne? Dann kann es sein, dass die dann die umgeweißelt haben. Es fehlt die Befruchtung. Ja, genau, die wollen nur nochmal umweißeln jetzt sozusagen. Ja, du hast die Drohnenfarbe gegeben, das Rind hat ja schön ausgebaut. Aber es war so kalt. Die Königin muss ja auch in der Königinflug gehen und die Drohne muss ja auch entwickelt sein. Die brauche ich ja 3 Wochen und es kann sein, dass es einfach zu wenig Drohne waren. 4 Wochen, ja. Und was war jetzt zum ersten Mal? Ja, dass halt so viele Königinnen ausgefallen sind. Aha. Also wo Völker eigentlich da waren, aber die Königin jetzt im normal verhungern, also wenn es normal ist, wenn jetzt sagen wir, der März kalt gewesen wäre, März ist kalt, April ist warm, zu wenig Futter, die verhungern im März gut. Mhm. So. Sind aber nicht, bei Ihnen sind und bei uns, sind es halt sozusagen, die Völker waren da, Bienen, aber die Königin, wie es wieder warm wurde, die ist nicht mehr in Eiablage gegangen. Mhm. Also die war im März schon da, genau, und die ging nichts mehr rein. Also, wie wenn sie eine Verkühlung gehabt hätte oder so. Das ist interessant, oder? Ja, aber stundenlang reden. Aber in ganz Deutschland, man sieht keinen Satz darüber, ne? Immer nur Bienenverlust und so. Aber über den speziellen Frühling jetzt oder so. Aha. Und das aber weil die Maischold 8. Ja, jetzt weisen die um und die Meister kommen jetzt ganz normal rein. Aber also der Frühling, dritte Königin und wieder wachsen. Genau, aber Frühling ist verloren und Sommer, es gibt dann vielleicht Sommer. Also kein Honig, aber dann wieder... Aber jetzt müssen wir mal in den Wald gucken, weil viel Läuse. Ja, sieht man auf die Blätter. Ja, auf der Blätter, aber auf den Nadelspitze, das ist jetzt das Interessante. Bei Nürnberg gibt es doch die... Reichswald. Der Reichswald, der ist auch Fichte, ne? Da müssen wir jetzt mal die Nadel gucken und dann alle hinbringen. Ach so. Also hinbringen und dann beobachten. Und wenn es halt Honig, dann haben sie Honig und wenn nicht, müssen sie zufüttern im Wald. Das ist jetzt dann heikel. Ich habe die Bildungsstücke am Wald. Ah ja, okay. Okay, aber dann müsst ihr jetzt eigentlich... Geht schon los. Geht's schon los, ja? Ja, wie gesagt, seit 10 Tagen fliegen die Bienen. Ja, aber gibt es jetzt schon Honig drin oder was? Ja, ja. Okay, dann ist es Waldhonig. Aber ja. Nur nicht zum Schleudern. Ja, aber klar, aber das fängt ja langsam an und dann geht es massig los. Und dann müssen wir auch gucken, dass viele Honigräume drauf sind, dass die nicht ohne ein Honignest, ein Nest verhonigen. Dass sie immer Platz haben. Ja, die Honigraum haben sie schon bekommen, die Imker im Magazin. Ja. Und Schleudern heißt den Honig. Ja, aber es kann nicht sein, dass zu viel unten reinkommt, dass sie jede Zelle mit Honig voll machen. Und das darf nicht sein. Und Schleudern tun sie, um sie rauszuholen. Ja, genau. Ja. Okay. Die müssen immer freie, freie Fläche haben. Honig. Ja. Oh, yeah. Mittelwände meinst du? Ja, Mittelwände, genau. Ja. Wir sind okay. In der Zeitschrift habe ich gesehen, dass die Bienenstöcke jetzt angemalt werden mit schönen Bildern draußen drumherum. Für Sie nicht interessant, ganz bestimmt. Okay. Vielen Dank. It's very good. diese Geschichte, diese nette Geschichte, die Sie eben, das sind so Unterhaltungen, die man immer hat. Ja, genau. Was ist jetzt los? Und das ist jetzt also was Ungewöhnliches, was dieses Jahr mit den Bienen passiert. Ja, durch das Wetter, sagen, ja. Durch genau. die Wettereinflüsse. Genau. Und wenn jetzt, Sie haben gesagt, es müssen Läuse auf den Tannennadeln sein. In genau. Nürnberg. Was heißt das? Was bedeutet das für einen Imker? Ja, wenn es okay, also wenn es halt Blattläuse gibt, ja. ne, dann trinken die, den Pflanzensaft aus der Tanne, aus den Nadeln. Ja. So. Und den Zuckergehalt aus dem Saft verwehren die nicht, ja, und scheiden aus. So, okay. Und dann kommt die Ameise Aha. und nimmt es auf und auch die Biene. Ne, die Biene. Schlägt das auf. Also die Biene schlägt von, ja, der, genau. von der Ameise oder von, dem, von der Laus? Von, nicht von der Laus, sondern die Ausscheidungen, die finden sich dann auf der Nadeln oder auf der Blattunterseite und da schlägt sie es dann auf. Ja. Dann, wenn es halt feucht, also frühmorgens, spätabends, ne, wenn's, wenn der nicht ausgetrocknet, genau, wenn der nicht ausgetrocknet ja. ist. Ne, und dann, gibt süßeren Honig. Dann gibt es halt den dunklen Honig. Ah, das ist den ein Dreifachzucker, deswegen ist das so dunkel. Ah, ja, ja. Weil da sozusagen Melicitose, also aus dem. Ist also eine andere Zuckerart. Es gibt ja Fruchtzucker, Traubenzucker und den Dreifachzucker, den Melicitosezucker. Aha. Und das ist das, was jetzt durch die Ausscheidung dann die Biene aufnimmt? Genau, und dann genau. Verarbeitet. Genau, ja. Weil die hat ja einen Honigmagen und da drin setzt sie dem Zuckersaft sozusagen ja, ja. Enzyme zu Aha. und produziert der Honig. Also Honig sind ja die zwei Wälder, einmal aus dem Blütebereich, Aha. in dem sie den Nektar trinkt, ja. oder aus dem Blatthonig oder Waldbereich, Waldhonig, Aha. in dem sie halt sagen wir, sekundär die Ausscheidung aufnimmt, die Zuckerausscheidung von Blattläusen. Toll. Und das heißt, sie freuen sich über die Blattläuse, dann gibt es anderen Honig. Ja, also, aber ist ja ein Problem, weil halt, es gibt Masse, also wenn der Wald honigt, mhm. dann ist es dann wie so ein kleiner Zuckerregen. ja. Und dann die nimmt dann zu viel, also sie schleppt das alles in ihr Haus ja. und belegt jede Wabezelle mit dem Honig. So, und dann hat die keinen Platz mehr. Für die Königin, die kann kein Ei mehr legen. Und dann nimmt, ja, dann nimmt die Population schnell ab, weil die Biene lebt ja nur 6 Wochen. Ja. Also die sind ja immer notwendig, dass halt die immer genug Nachwuchs kommt. Ja. Und für den Nachwuchs gibt es oft keinen Platz, wenn man nicht als Imker eingreift und Platz schafft. Ne? Und das also, ist die Schleuderei dann? Das nein, also nein? Erst einmal halt gucken, da soll nicht zu viel Honig im Nest, im Brutnest ist. Ne? Dass sie halt immer wieder neue Rämsche hat und auch neu bauen kann, dass die halt, sagen wir mal, wenn sie bauen, dann kann die Königin schon ihr Ei reinlegen, dann ist es auch, dann kommt auch kein Honig rein. Ne? Und das weiß die Biene, dass also kein Honig reinlegt, wo ein Ei drin ist. Ja, aber wenn halt der Honig erst reinkommt, dann ist es belegt. Ei, ja. Umgekehrt geht's. Und deswegen müssen die halt immer Möglichkeit haben, neue Zellen zu bauen. Also und immer, was macht dann der Imker? Er gibt eine Mittelwand rein. Immer Mittelwand, neue Mittelwände rein. Aha, damit die neu bauen können. Genau, aber das ist halt eine schwierige Arbeit, weil halt vielleicht 30, 50 Kilo Honig. Also er muss halt immer abbauen, gucken, neue Rämsche rein, wieder aufbauen und so. Und das Problem ist halt, wenn es Standimker sind, wie er, ja. dann klappt das. Aber wenn es jetzt zum Beispiel Wanderimker wären, die aus Norddeutschland ihre Biene abstellen und wieder nach Norddeutschland, mhm. die gucken da nicht. Und dann gehen halt viele Völker kaputt ja. im Wald. Also ne, das ist halt sozusagen das Blutgeld. Ja, stimmt. Der teure Waldhonig ist nicht selten Blutgeld für die Biene, die da im Wald verreckt sind. Das ist nicht unsere Vorstellung von Bienenhaltung. Also wenn wir Bienen die 100 Völker reinbringen, dann bringen wir auch 100 Völker wieder raus. Ne? Dann ist es das ist die Imkerkunst, das soll zu hinzukriegen. Ne? Ja, und nicht nur der Honig rauszuholen und die Biene verrecken. Ja, aber das, ja, ist, das ist eine große Problematik, ja, wo man sich stellen muss. Ne? Sie weil haben vor ein paar Jahren mir gesagt, wie viele Bienenvölker Sie haben. Inzwischen sind sie noch mehr geworden? Oder? Na, immer noch derselbe Standard. Also wir waren aber viel, ja genau, wir machen halt viel Jungvölker mhm. und verkaufen die halt an Berufsimker, wo man halt sicher wo man relativ sicher wissen, dass soll die auch gut gepflegt sind, werden. Schön, ja. Ist was sehr Nettes passiert in letzter Zeit, wo Sie darauf zurückgreifen können als Geschichte, wo Sie sagen, das war jetzt mal was ganz anderes? Oh. Oder was sehr Nettes? Ah. Oh, ich habe keine so Anekdote. Ja, irgendwie. Anekdoten haben Sie nicht. Aber Fachsimpelei, die jede Menge, das weiß ich. Ja, aber da fällt man jetzt spontan an nichts Sie dazu sagen, ein, die 95-Jährigen machen immer noch Honig. Ja, klar. Das, na gut, okay, der Altersdurchschnitt sinkt langsam. Also wie wir angefangen hatten, war Durchschnittsalter lag bei 70 oder so. Aha. Der Imker? Ja. Genau, jetzt haben wir, glaube ich, 55 oder sowas. Ah ja, naja. Und auch Frauanteil ist, glaube ich, auch größer mittlerweile geworden. 40 und früher war er 0. Ah ja, so ja, das ist ja noch schön. Ja. Komm, ja. Also wenn wir aufs Klima gehen, mit ob das Bienen sind oder was, die sind alle abhängig vom Wetter, glaube ich, und das ist auch ganz interessant. Ja jetzt, gut, aber dieses spezielles Wetter, ja. Also waren nur 2-3 Nächte, die dann... Die sehr kalt waren. Ja. Sie haben jetzt gerade erzählt, eine Kundin fragte nach verschiedenen Honig und sie hat gesagt, ist frischer Honig da? Und dann haben sie gesagt, der ist aber dann sehr flüssig. Also das ist auch eine andere Sache, dass sie hier festen haben. Der ist dann wie lange gestanden, das fester Honig? Nicht jeder flüssige Honig wird irgendwann fest. Ja. Ne? Und Rapshonig wird, sagen wir, nach 6 Wochen fest, 7 Wochen. Aha. Und die andere vielleicht so 2-3 Monate. Waldhonig kann auch ein Jahr flüssig oder 1,5 Jahre. Aber halten tut er sich doch lang. Ist alle gleich, ja, lang haltbar. Ja, ne? Ja. Also es kommt nur auf den Wassergehalt an, ja, wie viel das Wassergehalt im Honig ist. Und wenn er trocken ist, hinreißen, dann hält er ein paar Jahre. Na, dann wünschen wir Ihnen noch gutes Gelingen mit den Bienenvölkern dieses Jahr, dass es nicht so kalte Einbrüche gibt und vor allem auch, dass die sich dann wieder in die normalen Bahnen finden. Ja, ja. Das ist ja das, wo Sie wahrscheinlich immer wieder aufpassen. Wie oft besuchen Sie Ihre Waben, beziehungsweise Ihre Bienen? Biene? Also jede Woche einmal Minimum. Wow. Und das sind ja 100, die Sie abfahren müssen, gell? Also Sie sind ja nicht alle zu Hause. Ja. Also es geht eigentlich immer wieder. Also jetzt meine Frau ist ja draus. Heute, ja. Bei der Biene, ne? Dann gehe ich wieder raus. Also zusammen. Also es geht eigentlich. Das ist ein Vollzeitjob. Ja, okay, jetzt langsam. Weil die Schwarmstimmung, also die wollen ja wegschwärmen teilweise, die nimmt jetzt ab und jetzt sagen wir, jetzt muss man keine Angst haben, dass wenn man vielleicht heute nicht geguckt hat, dass die morgen rausgezogen sind. Sonst müssen wir wieder einholen. Okay, vielen Dank, Herr Gustav. Okay, ich danke auch. Ne? Ich darf mich nochmal ganz herzlich bei Günter Kusterer bedanken für seine vielen, vielen interessanten Ausführungen zum Thema Bienen und Imkerei. Vielleicht sind Sie auch unter den Ratsuchenden und immer wieder erklärt er seine Waren, zum Beispiel Honig mit Wasser, Met, das einen 12%igen Alkoholgehalt hat, Honigwein nämlich ist es, mit Honigwasser und gegoren mit Hefe hergestellt und natürlich die verschiedensten Honigsorten seines Bio-Honigs, zum Teil ungefiltert, was übrigens in den USA nicht erlaubt ist. Dazu die in Wachs belassenen Honigleckereien, wobei man das Wachs, weil biologisch auch kauen kann, verschlucken sollte man Wachs aber nach Möglichkeit nicht. Spaß beim Ausprobieren hatten wir jedenfalls alle. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen, schönen Tag. Lesen Sie vielleicht in unserem Blog noch ein bisschen mehr zu Honig und Bienen. Und wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder reinhören in unsere Sendung und Sie uns weiterempfehlen. Das ist doch ganz klar. Tschüss, ciao, auf Wiederhören. Und bei viel, viel Honig wünsche ich Ihnen ein tolles Wochenende und eine tolle kommende Woche. Ihre Susanne Nielsen. Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com.